Abschnitt 1 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Tag. Die Nacht lang standen beide Fenster auf. Es weht mich an. Ich muss die Lider heben. Schon wieder bin ich einem Tag gegeben, an ein Erleben unbefragt verkauft. Es greift ein Strahl, es langt ein Baum nach mir. In meinem Ohr versammelt sich die Straße, und um den Körper spannen sich die Maße des Anzugs. Angezogen stürzt das Tier zurück auf alle Viere, losgelassen und doch auf einen Pfeifenschrei dressiert. Ummauert von dem herrischen Geviert der Stadt mit täglich durchmarschierten Gassen. Die Pfeife gellt, Fabrik wird Wolke, Bach und Wald, und noch dein Herz zum Fluch geballt. Ende von Der Tag.